Der alte Schrank, 12-mal umgezogen. Seine Kanten sind stumpf, von Jahren gezeichnet. Narben, wie Runen in sein Holz gegraben. Mein treuer Begleiter. Der alte Schrank in der neuen Wohnung. In der Ecke glänzt er wieder. Ein stummer Zeuge aus alten Tagen, der meine Geschichten und Träume bewahrt.